6-3. Was ist denn das? Siehst du doch, eine Tütenflasche. Eine was? Ist es nur eine Tüte oder eine Flasche? Halt beides, eine Tütenflasche eben. Die ist nicht nur gut zum Nachfüllen, mit der kannst du auch exakt dosieren. Und wieder zumachen kannst du die auch. Hm. Und wozu das Ganze? Na, ist doch klar. Denk doch mal an den Müllberg. Die 2-Liter Tütenflasche ist zwar auch aus Kunststoff, aber sie braucht glatte 95% weniger Platz im Müll und 70% weniger Energie bei der Produktion als normale Plastikflaschen. Ach, so ein Ökokram. Ist da auch Öko drin? Aber klar, unser Waschmittel enthält viele waschaktive Reinigungssubstanzen, die zu 98% biologisch abbaubar sind. Und natürlich keine Bleichmittel, Phosphate und keine anderen gefährlichen Stoffe. Also Umweltschutz und trotzdem sauber? Genau. Grünbär in der Tütenflasche. Das Beste für Wäsche und Umwelt.